Ich weiß, ihr habt lang genug gewartet und vielleicht habt ihr was anderes erwartet. Aber ich bekam andere von den angesagten Damen, die mir sagten, dass sie einen abgefuckten Abend haben. Deshalb hole ich euch jetzt weg von Tim und Sven, von Jim und Ben, wie auch immer die sich nennen. Das wird nicht mehr geflannt, Girls, aufgepasst. Aus dem stillen Wasser wird ein lauter Bauch. Und aus der Trauerschnute machen wir eine Grinsesau. Und aus der Mauerblume machen wir eine schlimme Frau. Ob Kim oder Paul, Jan, Max oder Robert, niemand kann uns stoppen, diese Stadt zu erobern. Ich nehme euch jetzt mit, Girls, eine nach der anderen, damit jeder Einzelne diese Nacht entspannen kann. Dann kann's morgen meinetwegen wieder anfangen. Das Leben mit Tom, Ben, Sven. Und vielleicht habt ihr was anderes erwartet. Doch es kam eine SMS von den Mädels, die ihr stresst, die mir schrieben, ich soll regeln, was ich regeln lassen lässt. Und wenn Arne zu dir sagt, dass dir Geld nicht steht, verkleide dich als Banane beim nächsten Date. Du trägst eher Rollkragen und er kauft dir ein Kleid, dessen Ausschnitt runter bis zum Bauchnabel reicht. Dann wollen wir doch mal sehen, wie er sich am nächsten Tag in einem Strongman-Tanga macht bei minus 13 Grad. Ich kann es echt nicht mehr sehen, diese hässlichen Tränen, da krieg ich Plack auf den Zehen, dass sich der Zahnarzt für mich schämt. Manchmal reicht es auch, da haben wir echt keine Lahn, da wollen wir nur eine Nacht wie diese und der Rest ist uns egal. Wir haben keinen Bock auf Rap, Rap oder Film, weil ich ein Mädchen bin. Mach ich ein Mädchen-Ding. Wir haben keinen Bock auf Cash, Chaos und das Game, weil ich ein Mädchen bin. Mach ich ein Mädchen-Ding, weil ich ein Mädchen bin. Mach ich Mädchen-Mucke riesengroß. Und weil du kein Mädchen bist, kommt deine Mädchen-Mucke ziemlich doof. Ich weiß, ihr habt lang genug gewartet und vielleicht habt ihr was anderes erwartet, doch ich hab in den Armen grad die angesagten Damen, die mir sagen, dass sie einen Affen geilen Abend haben. Oh, oh mein Gott, wir sind over the top, ob in Jogginghose oder rosanem Top. Wir haben sowas von Bock, bisschen auszurasten, tausend Sachen aus dem Bauch rauszumachen, einen drauf zu machen, ohne jegliche Rücksicht auf Ole, Ken, Timo, Peter oder Ludwig. Alles ist egal, uns ist jede Regel recht, denn wir scheißen regelrecht auf jede Regel, jedes Recht. Eben weil wir Mädchen sind, machen vielleicht habt ihr was anderes erwartet, vielleicht hat's euch gefallen, eventuell auch nicht, doch heute Nacht geht's leider nicht um dich und deinen Klick. Ja, kein Bock auf Mädchen.